war ein schöner Sonntagmorgen, als Fritz starb. Es war, als er wie immer sein Frühstück aß. Doch dieses Mal blieb ihm etwas im Hals stecken. Er bekam es nicht raus, darum musste er verrecken. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er bekam es nicht raus, darum musste er verrecken. Auf dem Weg im Krankenwagen zum Krankenhaus sagte er noch, ihr blöden Säcke, lasst mich hier raus. Doch all sein Beten, all sein Flehen brachte ihm nichts. Er musste sich jetzt stellen in dem jüngsten Gericht. Fritz ist tot, Fritz ist tot. Er muss sich jetzt stellen dem jüngsten Gericht.